Zum 80. Gründungstag der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes veröffentlichte das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdeosan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe am 28. April eine gemeinsame Erklärung. Darin wurde unterstrichen, Präsident Kim Il-sung habe am 5. Mai 1936, also vor 80 Jahren, die Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes, die erste anti-japanische nationale Einheitsfront in Korea gegründet. Die Organisation habe dafür gekämpft, auf der Grundlage der von ihm begründeten Soziologie durch die Generalmobilmachung der koreanischen Nation die Unabhängigkeit des Landes selbstständig zu verwirklichen.